7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und ich genieße immer noch den Sommer 2015. Draußen ist es heiß, genauso muss es sein. Ich komme, wie immer, muss man fast schon sagen, direkt aus dem Freibad, habe das Mikrofon angemacht und werde jetzt eine kleine, aber feine neue Ausgabe MMA Radio aufnehmen. Das ist im Endeffekt hier meine Selbsthilfegruppe, um das Gesehene zu verarbeiten. Also was UFC-Events angeht, wird es uns mit Sicherheit nicht langweilig und auch die News reißen nicht ab. Es gibt ständig irgendwas zu berichten. Mittlerweile ist es sogar so schlimm, dass ich mit meinen Twitter-Nachrichten gar nicht mehr nachkomme. Also morgens haue ich ja immer mal wieder so ein paar Tweets raus, um euch auf dem Laufenden zu halten. Und kaum habe ich das abgeschlossen und ich befand mich auf dem Weg zur Arbeit, konnte ich heute lesen, Pay-Per-View-Buy-Rate, UFC 189. Ich habe natürlich sofort draufgeklickt und hat sich aber herausgestellt, dass das nur erste vorsichtige Schätzungen sind. Habe ich heute auch mit dabei, keine Sorge, verrate ich euch später. Aber wenn wir schon bei Twitter sind, dann ist das der geeignete Zeitpunkt, um meinen Twitter-Account anzupreisen. @mmaradio.de heißt der. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf Followen klickt. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal geklärt. Das heißt Followen und nicht Folgen. Da muss man drauf achten. Wenn ihr noch so oldschool drauf seid und Facebook benutzt, irgendwie, also kein Mensch benutzt mehr Facebook, habe ich das Gefühl. Aber solltet ihr noch Facebook nutzen, dann sucht einfach mal nach MMA Radio und klickt auf Gefällt mir. Da bekommt ihr dieselben News, die ich auch auf @mmaradio.de auf Twitter also veröffentliche. Und ich hatte heute Nachmittag so eine tolle Idee, wie ich heute um eure iTunes-Bewertungen werben kann. Und wie war denn das nochmal? Ach genau, ja. Eigentlich möchte ich ja mit MMA Radio eure Herzen gewinnen. Aber da man Herzen nicht einfach so verschenken kann, nehme ich auch Sterne. Und diese Sterne könnt ihr mir bei iTunes zukommen lassen. Und zwar ganz einfach auf Bewertung klicken und dann am besten 5 Sterne da lassen. iTunes ist wirklich, also für mich leider Gottes der einzige richtige Anhaltspunkt dafür, wie viele Leute mir hier zuhören. Also ich habe zwar auch ein Tracking über die Non-PG-Seite, aber das ist nicht so hundertprozentig genau. Und auf iTunes gucke ich dann schon immer nach, wo befindet sich MMA Radio da gerade. Und ja, ich habe es euch schon mal erklärt. Entscheidend für iTunes sind die Bewertungen und die Abonnenten. Und bei beiden könnte ich noch ein paar gebrauchen, sage ich jetzt mal so. Also einfach mal bei iTunes vorbeigucken und MMA Radio bewerten. Dann können wir ab nächster Woche wieder eines meiner Lieblingssegmente einführen. Diese Woche kam das ein bisschen zu kurz. Mein Lieblingssegment ist natürlich Fragen und Themenvorschläge von euch. Ihr könnt mir einfach Nachrichten schicken mit Themenvorschlägen, mit Fragen und ich nehme die mit in die Sendung rein. Das kam, wie gesagt, in dieser Woche ein bisschen zu kurz. Das lag aber an euch und nicht an mir. Also solltet ihr Themenvorschläge und Fragen haben, könnt ihr mir die natürlich auch über Twitter @mmaradio.de zukommen lassen, über Facebook, da habe ich ja gesagt, nach MMA Radio suchen, oder ihr schickt mir eine E-Mail mmaradio@nonpg.de. Ihr könnt auf YouTube in die Kommentare schreiben, ihr könnt auf mmaradio.de in die Kommentare schreiben, ihr könnt auf dem Cyborg in die Kommentare schreiben oder ihr schickt eine Brieftaube. Alles ist möglich und ich werde definitiv alles lesen und bearbeiten. Fachmännisch, ist ganz klar. So, zum Eingang habe ich euch erzählt, dass es eine erste vorsichtige Schätzung für die UFC 189 Buy-Rate gibt und die gibt es in der Tat. Man schätzt, dass UFC 189 sich circa zwischen 700.000 Mal und 1,1 Million Mal verkauft hat. Das ist natürlich noch ein relativ großer Rahmen, in dem man sich da aufhält, aber genauer geht's offensichtlich noch nicht. Was soll uns das eigentlich jetzt so richtig sagen? Also das ist natürlich schwierig zu analysieren, da wir noch nicht genau wissen, wo wir rauskommen. Ich kann mich noch entsinnen, der beste Pay-Per-View 2015 war Jones gegen Cormier bislang und die lagen so bei 800.000 Pay-Per-Views. Ich gehe davon aus, dass wir uns mindestens auch da befinden und alles, was über der Million ist, wäre phänomenal für die UFC. Also diese 1,6, 1,7 Millionen verkaufte Pay-Per-Views von UFC 100 erscheint mir utopisch. Und Dana White hat zwar gesagt, dass alle Social-Media-Kanäle aus allen Nähten geplatzt sind und dass vieles darauf hindeutet, dass dieses Event größer gewesen sei als UFC 100, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass das Social-Media zu Zeiten von UFC 100 wahrscheinlich noch nicht so groß war, wie es jetzt ist. Also, ja, würde ich mal vermuten. Ja, sobald es was Genaueres gibt in Sachen Buy-Rate, erfahrt ihr das natürlich hier bei mir. Und wir bleiben bei UFC 189. Das wirst du auch irgendwie so richtig nicht los. Es ist wie so ein Fußpilz, muss ständig dran reiben. Und es kommt immer wieder zum Vorschein. Jose Aldo hat sich nämlich endlich mal in einem Media Scrum zu UFC 189 geäußert und natürlich auch zu Conor McGregor. Jede Menge Jose Aldo News heute. Also wenn ihr Jose Aldo nicht mögt, dann müsst ihr diese Ausgabe vielleicht mal auslassen. Er wurde natürlich gefragt, ob er sich den Kampf zwischen Conor McGregor und Chad Mendes angeguckt hat. Und Jose Aldo meinte, wenn keiner seiner Freunde kämpft, dann schaut er sich keine MMA-Veranstaltungen an. Aber ihm wurde erzählt, dass Chad Mendes den Kampf dominiert habe und am Ende zu früh aus dem Kampf genommen wurde. Und Aldo braucht sich keine Sorgen machen. Er wäre gut aufgestellt für einen Kampf gegen Conor McGregor. Und Aldo meinte dann auch noch, ich habe es mal versucht so zu übersetzen, Mendes hat die Schlacht gewonnen, aber McGregor den Kampf. Also in Englisch hieß es, Mendes won the battle, McGregor won the fight. Ich hoffe, ich konnte das irgendwie so adäquat übersetzen, aber ich denke mal, ihr wisst ungefähr, was Jose Aldo damit aussagen möchte. Außerdem hat er gesagt, er hat immer noch Schmerzen. Ihr wisst es, die Rippenverletzung, also die macht ihm immer noch zu schaffen und er hätte sehr, sehr gerne gekämpft, wenn es nur irgendwie möglich gewesen wäre, aber mit diesen Schmerzen konnte er einfach nicht antreten. Er plant jetzt eine Rückkehr für November, Dezember, also natürlich wird er vorher mit dem Training anfangen, aber November, Dezember, da möchte er dann endlich gegen Conor McGregor kämpfen und er wurde natürlich auch gefragt, ob er sich vorstellen könne, in Irland zu kämpfen. Das ist ja auch eines der großen Themen gewesen. Wird Dana White irgendwann zustimmen und den Croke Park in Dublin anmieten für seinen Schützling Conor McGregor? Und Aldo müsste natürlich mitspielen, November, Dezember, weiß ich jetzt nicht, ob das für ein Open-Air-Event so ideal ist, aber Jose Aldo sagt, er würde das toll finden, er sieht darin kein Problem, er würde da mitmachen und dann hat natürlich die Presse nachgehakt und meinte so, ja, aber macht ihm das dann gar nichts aus, wenn diese ganzen Iren da wie blöde auf ihn einschreien und ihn beleidigen und da sagt er, die können sagen, was sie wollen, solange sie es nicht auf Portugiesisch sagen, verstehe ich eh kein Wort. Fand ich irgendwie sympathisch von diesem Jose Aldo, muss ich schon sagen. Übrigens, Jose Aldo, das ist mir bei diesem Scrum auch wieder aufgefallen, ich hab's leider Gottes mit Untertiteln gucken müssen. Ich bin dem Portugiesischen nicht mächtig, aber dennoch hat sich eins übertragen, dass Jose Aldo ein ziemlicher Player ist und eine ziemlich coole Sau. Und ich bin mir fast sicher, dass wenn Jose Aldo Englisch sprechen würde, er das Zeug dazu hätte, einer der größten UFC-Stars aller Zeiten zu werden. Aber diese Sprachbarriere, das ist einfach Kacke. Also er hat ab und zu wirklich ein paar gute Sprüche drauf. Man muss sich da natürlich auf die Übersetzung dann verlassen, aber er bringt viele Sachen relativ cool rüber und ich würde mich wirklich freuen, wenn er auch mit der Presse in Zukunft häufiger mal Englisch sprechen würde. Denn Jose Aldo kann Englisch. Er kann es mit Sicherheit nicht perfekt, aber wenn man so mit Leuten spricht, die bei diversen Pay-Per-Views Backstage anwesend waren und Jose Aldo erlebt haben, berichten die alle, dass der Backstage Englisch mit den Offiziellen der UFC spricht und man kann ihn auch relativ gut verstehen, aber er schämt sich einfach noch so ein bisschen. Ja? Kann man natürlich auch verstehen, weil vielleicht dreht man ihm das ein oder andere Wort im Mund um und so und deswegen geht er vielleicht da auf Nummer sicher. Kann sein. Aldo hat sich auch erneut zum Reebok-Deal geäußert und ihr könnt euch das schon denken, dass es nicht besonders positiv war. Erstmal die englische Aussage von ihm. It sucks, but what Can we do? Und recht hat er. Er meint also, das Design sieht nicht gut aus. Eigentlich sollte jeder Kämpfer so ein bisschen seinen eigenen Style haben. Das vermisst er so bei diesem Reebok-Design, weil ja alles relativ gleich aussieht, kann man sagen. Aber er meint auch, wir können nichts dagegen tun. Wir können nur darüber reden. Wir müssen das jetzt akzeptieren. Wir sind jetzt die Power Rangers. Und auch diese Aussage fand ich wieder cool von ihm. Wir sind jetzt die Power Rangers. Und auch da nochmal meine Bemerkung zum Thema, dass er ein großer Star sein könnte in der UFC. Es ist der einzige Champion, der sich mal negativ zu diesem Reebok-Ding äußert. Und ich glaube, dass es ganz vielen Kämpfern so geht, wie Jose Aldo das hier zum Ausdruck bringt. Sie sind mit dem Design nicht zufrieden, sie sind mit dieser Gleichheit nicht zufrieden und keiner hat die Eier, einfach mal die Fresse aufzumachen. Und wenn mal jemand die Fresse aufmacht, dann sind es meistens halt irgendwelche Pfeifen, auf die du eh nichts geben kannst. Und Jose Aldo ist da die Ausnahme. Er sagt als Champion, nee, das ist Dreck. Wir verdienen hier weniger Kohle, es sieht scheiße aus, wir verlieren unseren eigenen Style, wir müssen uns da alle irgendwie unter einem Banner irgendwie unterordnen, das gefällt mir nicht. Und ich finde es gut, nur es verpufft halt wieder deshalb, weil er halt auf Portugiesisch diese Antworten gibt. Und ich weiß nicht, ob die Amis dann ein Problem damit haben, das Ganze mit Untertitel auszustrahlen oder übersetzen zu lassen. Auf jeden Fall zündet das dann nicht so sehr. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn so ein Chris Weidman so eine Aussage treffen würde, dass das mehr durch die Decke gehen würde. Aber prinzipiell finde ich das toll, dass er sich da äußert und seine Meinung kundtut. Und ich bin gerade irgendwie auf dem Jose Aldo-Trip, muss ich ganz ehrlich sagen. Nebenbei verfolge ich ja übrigens Twitter die ganze Zeit. Ich warte immer auf eine große News. Und vor wenigen Stunden gab es auch eine große News. Ich war wieder so aufgeregt, weil ich dachte, ich kann euch jetzt wieder was erzählen, was noch nicht bei MMA Fighting steht. Und 2 Minuten, bevor ich hier mit der Aufnahme begonnen habe, stand es auf MMA Fighting. Und zwar, dass man den Kampf Jose Aldo gegen Conor McGregor unter Umständen im AT&T Stadium in Arlington, Texas veranstalten möchte. Das ist diese Riesenarena, 100.000 Leute passen da rein. Die Geschichte ist folgende. Die UFC wollte, das sind alles so, ich sag mal, Insider-Informationen, man hört das so aus dem UFC-Headquarter. Ich kann das natürlich dann immer schlecht verifizieren. Ich schaue mir dann halt verschiedene Twitter-Accounts an von diversen Journalisten und es gibt ein paar, denen vertraue ich und es gibt wiederum andere, die vertraue ich nicht so sehr. Und wenn die ich vertraue, einheitlich das Gleiche vermelden, dann nehme ich das hier mit in die News rein. Also jetzt zurück zur Geschichte. Die UFC wollte den Titelvereinigungskampf eigentlich am 5.12. in Las Vegas veranstalten. Die MGM Grand Garden Arena ist an diesem Tag allerdings bereits verplant. Andrea Bocelli tritt an diesem Tag in Las Vegas auf. Andrea Bocelli, ganz ehrlich, ich dachte, der wäre tot. Ich meine jetzt überhaupt nicht, soll kein Gag-Moment sein oder so. Ich dachte wirklich, der wäre tot. Aber lebt noch. Und dann hat man sich gedacht, okay, wenn Andrea Bocelli MGM blockiert, dann gehen wir einfach in die Mandalay Bay Arena. Die stand, ich sag mal so, in Klammern steht auch noch zur Debatte, ist aber deutlich kleiner als die MGM Arena. Also zum Vergleich, in die MGM Grand Garden Arena passen 16.000 Leute, ein bisschen mehr, vielleicht 16.100. Und in diese Mandalay Bay Arena kriegst du gerade mal 12.000 rein. Und für diesen großen Kampf möchte man natürlich so viel wie möglich Sitzplätze zur Verfügung stellen, um wirklich richtig abzukassieren. Und das scheint mit der Mandalay Bay Arena nicht möglich zu sein. Deswegen ist die UFC jetzt so ein bisschen in der Situation, dass sie sagen, okay, wir können in unseren Lieblingsarenen in Las Vegas keine Veranstaltung abhalten, was machen wir jetzt? Und da kam Dana White auf die Idee, Moment, wir haben doch vor ein paar Jahren mal gesagt, wenn wir irgendwann den richtigen Kampf an der Hand haben, dann mieten wir uns die AT&T oder das AT&T Stadium und es sieht jetzt so aus, als ob die UFC das Risiko eingehen möchte und für den 5.12. dieses Stadion buchen möchte und dann den Titelvereinigungskampf zwischen Jose Aldo und Conor McGregor als großen Headliner da platzieren, um diesen Headliner da zu platzieren. Und es wird natürlich dann wahrscheinlich noch eine großartige Card geben, keine Ahnung, es wird nichts gerüchtet aktuell, alles was ich jetzt sagen würde, wären meine Spekulationen, die lasse ich mal weg. Wie es aussieht, 5.12. AT&T Stadium, das größte UFC-Event aller Zeiten, über 100.000 Leute passen da rein. Also wenn es das wirklich gäbe, das wäre ein absoluter Meilenstein und Also das, ich kann mir gar nicht ausmalen, was die UFC da auffahren würde, um dieses Stadion voll zu bekommen. Ich werde das weiterhin im Auge behalten und natürlich darüber berichten. Dann gab es nochmal Grund zur Freude für die UFC, denn sie hat wieder in der Öffentlichkeit einen wichtigen Preis einheimsen können, allerdings in Form von Ronda Rousey oder durch Ronda Rousey. Und zwar hat Ronda Rousey 2 ESPYs gewonnen. Das sind ja so Awards von ESPN. Und Ronda Rousey hat schon mal den ESPY für Best Female Athlete gewonnen, aber diesmal hat sie den prestigeträchtigen ESPY für Best Fighter gewinnen können und auch den für Best Female Athlete, also für beide hat sie gewonnen. Ja, also dieser Best Fighter ESPY, der ist wirklich was Besonderes, den gibt's seit 2007. Bislang konnten nur 2 verschiedene Leute diesen ESPY gewinnen, nämlich Floyd Money Mayweather 6-mal und Manny Pacquiao 2-mal. Und Ronda Rousey ist nicht nur die erste Frau, die diesen ESPY gewinnt, sondern überhaupt mal keine Boxerin oder kein Boxer. Also, versteht, was ich meine. Und das ist natürlich ein Statement und zeigt, welchen Stellenwert Ronda Rousey mittlerweile im Mainstream hat. Man muss dazu sagen, ESPN berichtet zwar über die UFC, allerdings wirklich nur über die ganz großen Events. Also die UFC spielt bei ESPN keine große Rolle. Umso beeindruckender ist es, dass sie diesen Award gewinnt. Also das ist schon eine große Nummer für die Amis da und natürlich auch für Ronda Rousey. Was ich auch noch gut fand, Ronda Rousey hat danach noch so einen kleinen Seitenhieb ausgeteilt in Richtung Floyd Mayweather. Der wurde letztes Jahr gefragt, ob er Ronda Rousey kenne, beziehungsweise ob er glauben würde, dass Ronda Rousey ihn besiegen könne in einem Kampf. Und er meinte dann nur so abfällig, Ronda Rousey, den habe ich nie gehört, den Namen. Aber er hat auf Englisch gesagt, also er meinte damit er, also er hat gedacht, Ronda Rousey wäre ein Mann. So hat er sich jedenfalls gegeben. Ronda meinte dann jetzt, als sie den ESPY gewonnen hat, wie sich das wohl anfühle für Floyd Money Mayweather, wenn er mal von einer Frau geschlagen wurde. Das ist natürlich auch nochmal so ein so eine kleine Anspielung auf Floyd Money Mayweathers Probleme mit ja Gewalt gegenüber Frauen. Und Ronda meinte auch noch, ich glaube jetzt, spätestens jetzt weiß Floyd Money Mayweather, wer ich bin. Ronda unterstellt ihm auch, dass er immer wusste, wer Ronda Rousey ist, aber ja, sein Ego dann ein Problem damit hat, wenn praktisch jemand so diese Frage aufwirft, könnte es denn sein, dass eine Frau dich besiegen könnte? Das ist aber auch schwierig. Ich stelle mir das auch schwierig vor. Wenn ich jetzt so ein Boxer wäre, der seit Jahrzehnten unbesiegt ist und alles wegkloppt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, Kohle macht ohne Ende, und dann stellt mir irgend so ein Journalist so eine blöde Frage, ob mich Ronda Rousey besiegen könnte. Ich meine, wie soll er reagieren? Also im Endeffekt kann er ja nur verlieren. Wenn er sagt, ja, natürlich kann die mich besiegen, weiß ich nicht, das steht da auch wieder blöd da. Und wenn er sagt, nee, die hau ich aufs Maul, das ist auch nicht so gut. Und vielleicht hat er sich gedacht, ach, tue ich einfach so, als würde ich sie nicht kennen. Da komme ich noch am besten aus dieser Sache raus. Die richtige Lösung wäre übrigens gewesen, mit Witz, Humor und charmant auf diese Frage zu reagieren. Aber ich glaube, all diese 3 Attribute kann man Floyd Money Mayweather definitiv nicht zusprechen. Dann habe ich noch eine interessante Nachricht. Und zwar ist euch ja mit Sicherheit aufgefallen bei UFC 189, dass die UFC ihr Design verändert hat und man jetzt zu so einem Flat-Design übergegangen ist. Und wenn ihr euch in den letzten Tagen die diversen Fight Nights angeguckt habt und auch das Ultimate Fighter Finale, ist euch mit Sicherheit aufgefallen, dass dieses Flat-Design da plötzlich nicht mehr zu sehen war. Der Grund ist folgender. Fox Sports One hat erst vor kurzer Zeit das UFC-Design überarbeitet. Also für die Übertragungen, die Fox Sports One präsentiert, wurde das Design von Fox Sports One erst verändert. Also das sind dann auch Events, die von Fox Sports One produziert werden. Und deshalb zieht Fox Sports One jetzt bei diesem neuen Flat-Design der UFC nicht mit. Sprich, man möchte die Zuschauer nicht verwirren und schon wieder das Design verändern. Weil dann würden ja alle abschalten und nie wieder die UFC gucken. Das ist, weiß nicht, das ist wahrscheinlich wieder so eine BWLer-Denkweise, dass man denkt, okay, also wenn wir jetzt hier schon wieder das Design verändern, das würde ja alles verändern. Also das geht ja gar nicht. Das ist natürlich völliger Bullshit. Ich würde es viel sinnvoller finden, wenn man sich einheitlich präsentieren würde und da nicht so zweigleisig fahren würde. Außerdem muss man hier auch mal nachhaken, ob die UFC nicht irgendwie, als Fox Sports One das Design umgestellt hat, mal hätte sagen können, Leute, wartet noch ein bisschen, wir stellen sowieso bald das komplette Design um und dann übernehmt doch einfach das. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen. Also vorerst wird es dieses Flat-Design nur bei Pay-Per-Views und bei Fight-Pass-Shows zu sehen geben. Übrigens, ich finde das Design sehr, sehr gut. Ihr könnt ja mal bei YouTube in die Kommentare schreiben, habe ich mir übrigens bei IGN, IGN heißen sie, habe ich mir das abgeguckt. Immer einfach so random Kommentare einfordern. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Flat-Design der UFC findet. Dann auch wieder eine Nachricht, die ich so zwischen den Zeilen gelesen habe. Und zwar befürchtet Uriah Faber, dass er bewusst ein schlechteres Ultimate Fighter Team für die 22. Ultimate Fighter Staffel zur Verfügung gestellt bekommt. Folgender Hintergrund, also ihr habt ja mitbekommen, ich habe am Dienstag in den News gehabt, dass Uriah Faber und Conor McGregor die 22. Ultimate Fighter Staffel coachen werden. Und es ist das große Motto Europa gegen die USA. Und Faber meinte so, als Michael Bisping als Coach bei einer Ultimate Fighter Staffel war, hat man das auch gemacht, dass man Bisping so ein bisschen die besseren Kämpfer zugeschanzt hat. Also praktisch die europäischen Kämpfer waren einfach ein bisschen besser und die amerikanischen Kämpfer waren, beziehungsweise die, was waren das hier nochmal für ein Land? Naja, auf jeden Fall die anderen, die waren nicht ganz so gut aufgestellt. Und die Idee damals sei wohl dahinter gewesen, dass man in Europa einfach einen größeren Markt sah und da, also für Ultimate Fighter und da so ein bisschen, ja, für Quote sorgen wollte, dass man, ich weiß nicht, so das Patriotische ansprechen wollte und einfach dann mehr Briten dazu bringen wollte, dass sie sich das angucken. So, und das befürchtet Uriah Faber jetzt auch, dass man ihm praktisch eher nicht so gute Kämpfer an die Seite stellt und Conor McGregor kriegt halt wirklich das Beste, was in Europa nicht bei drei auf dem Baum war. Und ein Indikator für Royal Faber ist, dass er zwei Jungs aus seinem Gym zu den Tryouts geschickt hat und beide wurden nach Hause geschickt. Und Royal meinte, diese zwei Typen, die werden definitiv irgendwann in der UFC kämpfen, die könnten jetzt schon in der UFC kämpfen. Und dass die nach Hause geschickt wurden, das macht ihn so ein bisschen stutzig. Ist natürlich eine wüste Unterstellung von Royal Faber, aber nicht ganz abwegig, wenn ihr mich fragt. Dann wurde nun endlich der Main Event und Co-Main Event für UFC 191 bekannt gegeben. Mir ist wirklich erst, als dieser Main Event bekannt gegeben wurde, aufgefallen, dass es noch keinen gab. Das Event UFC 191 findet am 5.9. in Las Vegas statt. Und euer Main Event, Leute, haltet euch fest, ist Demetrius Johnson gegen John Dodson 2. Hört man die Stecknadel? Ja, es ist ein schwieriger Main Event, vor allem wenn man berücksichtigt, wie Demetrius Johnson bislang so als Pay-Per-View-Headliner abgeschnitten hat. Aber dafür haben wir einen Co-Main Event, der alles rausreißt. Und zwar Anthony Rumble Johnson gegen Jan Blachowicz. Ja, das wird ein Pay-Per-View werden. Mal gucken, ob sie da die 100.000 Buys schaffen. Aber Moment, es wurde noch ein dritter Kampf bekannt gegeben und der holt wirklich die Kohlen aus dem Feuer. John Lineker gegen Francisco Rivera. Ja, UFC 191, fast so gut wie die UFC Berlin Card, die aber abgeliefert hat. Das muss man hier nochmal herausstellen. Dann in News, Fedor Emelianenko hat sein Comeback angekündigt. Habt ihr eh alle mitbekommen, ist ganz klar. Und jetzt wollen natürlich alle gegen Fedor kämpfen. Selbst Randy Couture hat gesagt, ich möchte nicht ausschließen, dass ich mit 52 nochmal einen Kampf annehmen würde. Und er müsste natürlich gucken, was wird ihm so an Kohle geboten, unter welchen Umständen findet dieser Kampf gegen Fedor statt. Aber dann, ja, also wenn das alles passt aus seiner Sicht, dann könnte er sich vorstellen, dass er nochmal in einen Oktagon steigt. Frank Mir hat natürlich auch sofort seine Ansprüche angemeldet und meinte so, er würde gerne den Kampf gegen Emelianenko haben. Er würde das natürlich auch völlig sinnvoll finden, weil sie, also Mir und Emelianenko, haben eine wichtige Epoche in Sachen MMA dominiert und es würde nur Sinn machen, die beiden aufeinander loszulassen, möchte ich jetzt mal sagen. Und Andrei Orlovsky hat gesagt, er würde sogar einen Titelkampf sausen lassen, wenn er einen Rematch gegen Fedor bekommen würde. Also auch er hat sich gemeldet und ich weiß, es haben sich noch gefühlt 26 Millionen andere MMA-Fighter gemeldet, um diesen Comeback-Kampf von Fedor zu bekommen. Aktuell wissen wir noch nicht mal, wo er kämpft. Also es wird alles spekuliert, aber wir wissen nichts. Ja? WSOF hat, glaube ich, sogar angekündigt, dass sie danach schließen, nur um diesen Fedor-Kampf irgendwie zu bekommen. Also die würden sich bis in die Haarspitzen verschulden, sagt man das so, ich glaube schon, um Fedor irgendwie verpflichten zu können. Aber ganz ehrlich, ich möchte den Wenn dann in der UFC sehen. Alles andere Ne, würde ich lächerlich finden. Der soll, wenn in die UFC kommen, die ganzen anderen Ligen, ja, interessiert keine Sau. Letzte Nachricht für heute. Jetzt muss ich gerade überlegen, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Mike Zwick. Mike Zwick hört auf. Jetzt muss ich mal gucken. Was habe ich mir denn hier notiert? Also hier hat mir irgendwie meine Autokorrektur wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt habe ich es korrigieren können. Also Mike Zwick hört auf, da ändert sich nichts dran. Nach seiner Niederlage bei UFC 189 gegen Alex Garcia hat er gesagt, das war's, mir reicht's jetzt. Und damit steht fest, Diego Sanchez, wie man ihn ja eigentlich richtig aussprechen würde, ist der letzte aktive Kämpfer der ersten Ultimate Fighter Staffel und hat damit auch diesen Titel gewonnen. Nachdem er ja auch schon Ultimate Fighter gewonnen hat, hat er jetzt auch noch den Titel des am längsten kämpfenden Ultimate Fighter 1 Kämpfers errungen. Ja, und keine Ahnung, was ich da jetzt gerade draus drehen wollte, aber so ist es. Dann schaue ich noch mal kurz zurück auf die 71. Fight Night UFC San Diego. Frank Mir besiegt Todd Duffy in einem wilden Kampf, möchte ich mal sagen. Auch hier diese Veranstaltung, ähnlich wie UFC 189, ganz, ganz grausige Prelims, aber die Maincard konnte überzeugen. Frank Mir liefert sich wirklich ein Schlagduell mit Todd Duffy. Ich war sehr überrascht, dass Frank Mir diesen Weg einschlägt. Allerdings, wenn man gerade mal auf das Finish achtet, ja, also wenn Frank Mir Todd Duffy K.O. schlägt, da fragt man sich schon, was wollte eigentlich Todd Duffy da machen? Ich weiß nicht, hat er da irgendwie trainiert für Wimbledon oder so? Ich weiß nicht, ob er einen Aufschlag machen wollte oder eine Rückhand ist das, glaube ich, gewesen. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen professionellen Kämpfer also so einen Schlag ansetzen sehen. Also das war unfassbar. Und da musste selbst Frank Mir, glaube ich, kurz lachen und danach davon profitieren. Und er schlägt Todd Duffy K.O. Ganz ehrlich, ich mache mich zwar so ein bisschen über Todd Duffy lustig. Ich hätte es besser gefunden, wenn Todd Duffy diesen Kampf gewonnen hätte, weil es würde einfach der Division gut tun, der Heavyweight Division, wenn neues Blut da mal mit reingespült wird. Jetzt haben wir Frank Mir, Andrei Orlovsky, Fabricio Werdum ist auch nicht mehr der Jüngste. Weiß nicht, ich finde ihn nicht so ganz prickelnd. Und es kommt mir sowieso so vor, dass wir eigentlich nur drei richtig große, gute Heavyweights haben in der UFC. Das ist Junior Dos Santos, Cain Velasquez und Fabricio Werdum. Und dann kommt ganz, ganz, ganz viel Durchschnitt. Also, ja, das gefällt mir nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn die UFC oder ja hier der Presseheini Dave Scholler so ein bisschen so getan hat, als ob die Division ja so spannend sei. Ja, sie ist auf der einen Seite spannend, aber sie ist halt qualitativ nicht hochwertig. Du hast eigentlich nur drei gute Kämpfer und der Rest ist echt schwierig anzugucken, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, Frank Mir gewinnt das Ding, müssen wir mal gucken, wie es für ihn weitergeht. Er hat selber so ein bisschen von einem Crow-Cop-Kampf gesprochen. Auf den ersten Blick würde ich das auch gar nicht so schlecht finden. Frank Mir gegen Crow-Cop kannst du eine Fight-Card headlinen und ja, warum nicht, warum nicht. Tony Ferguson hat mich sehr überzeugt gegen einen alternden Josh Thompson, das muss man ehrlicherweise sagen. Josh Thompson sah nicht mehr so aus, wie ich das von ihm früher gewohnt war. Und seine Zeit scheint für mich gekommen zu sein. Übrigens, mal was ganz anderes, nicht nur das Aussehen, also das ältere Aussehen von Josh Thompson ist mir aufgefallen, sondern auch sein Aussehen körperlich. Also er sieht nicht mehr ganz so durchtrainiert aus. Und als ich so darüber nachgedacht habe, fiel mir ein, dass mir das bei einigen Kämpfern zuletzt aufgefallen ist. Ich will jetzt hier niemanden unterstellen, dass er irgendwelche Mittel nicht mehr zu sich nimmt, aber es ist schon aufgefallen, dass einige Kämpfer nicht mehr ganz so durchtrainiert aussehen, wie sie früher aussahen. Und das lassen wir mal weg. Was mich viel stutziger gemacht hat, ist, dass mir aufgefallen ist, dass viele Kämpfer relativ schnell müde werden. Jetzt nicht nur in Mexiko, sondern auch zum Beispiel in San Diego oder in Las Vegas. Wir haben häufig das Problem, dass Kämpfer konditionell einfach nicht mehr so mithalten. Ich weiß nicht, vielleicht achte ich auch einfach nur mehr drauf. Aber gefühlt ist das ja ein bisschen häufiger vorgekommen. Auch hier, Josh Thompson, der hat zwar durchgehalten, aber er wirkte relativ schnell, relativ müde. Im nächsten Kampf, Holly Holm gegen Marion Renault, ist mir das bei Marion Renault auch aufgefallen, dass sie nicht ganz so fit wirkte. Wie gesagt, es kann eine wüste Unterstellung sein, aber ihr wisst es, seit dem 1.7. gelten die neuen Doping-Richtlinien und die UFC kontrolliert härter. Und es kann alles nur ein dummer Zufall sein, aber lass ich mal so stehen. Holly Holm besiegt Marion Renault. Boring as fuck, dieser Kampf. Holly Holm konnte leider Gottes mich wieder nicht hundertprozentig überzeugen. Müssen wir weiterhin abwarten. Manny Gamburian gegen Scott Jurgensen. Scott Jurgensen verliert mal wieder einen Kampf. Manny Gaburian sah ganz gut aus, muss man ehrlicherweise sagen. Scheint in der Bantamweight Division besser aufgehoben zu sein. Er wirkt endlich mal nicht mehr so, als wäre er einfach viel zu schwach für seine Gegner. In der Featherweight Division hat er einfach das Problem gehabt, dass alle anderen größer und stärker waren als er. Und der Weg runter ins Bantamweight scheint für mich der richtige zu sein. Müssen wir mal weiterhin beobachten. Solider Kampf gegen Scott Jurgensen. Ich will nicht zu viel draus machen, weil Scott Jurgensen wirklich, wirklich für mich schon seit 3-4 Kämpfen eigentlich das Handtuch werfen müsste. Und dieser Kampf, das war halt auch nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Kevin Lee konnte einen Submission-Sieg für sich holen gegen James Montessari, zu dem ich ja nicht allzu viel sagen konnte. Auch jetzt haben wir nicht allzu viel von ihm sehen können. Deswegen kann ich auch diesen Sieg nicht so richtig einschätzen. Für Kevin Lee ist es allerdings ein wichtiger Sieg, denn es war, glaube ich, sein 6. jetzt in Folge. Muss ich mal gucken. Nee, es war sein 4. in Folge, so ist es. Aber er hat so eine kleine Siegesserie gestartet damit, ist in der Lightweight Division seit 4 Kämpfen unbesiegt. Das ist schon eine Aussage, würde ich mal behaupten. Und er würde jetzt halt gern dann auch mal einen Top-15-Kämpfer vor die Fäuste bekommen. Und das macht aus meiner Sicht auch Sinn. Also ein sehr guter Kämpfer, der mir auch Spaß gemacht hat in diesen 2 Minuten 56. Ja, mehr davon. Alan Jaban gegen Matt Dwyer, irrer Kampf. Wahnsinniger Kampf, natürlich nicht so geil wie Robbie Lawler gegen Rory McDonald, aber insgesamt ein großartiger Kampf, empfehle ich jedem, die sich diesen Kampf anzugucken. Jaban hat vor allem für mich bewiesen, dass er ein Kämpfer ist und so dieses Durchhaltevermögen einfach hat und sich auch durch schwere Situationen durchboxt. Das finde ich immer ganz gut, wenn ein junger Kämpfer sowas mal unter Beweis stellen kann. Ich weiß, Jaban ist mit 32 kein extrem junger Kämpfer mehr, aber er ist relativ frisch in der UFC und ich meinte das dann eher so. Also für mich ist die UFC, ist für mich eine andere Zeitrechnung als alles, was davor war. Für mich zählt eigentlich das, was in der UFC passiert. Wenn da irgendjemand mal, weiß ich nicht, hier irgendwo bei Organisationen, die sich TPF nennen, gekämpft hat, das kann ich halt nicht einschätzen, was das für Kämpfer waren und wie gut oder wie schlecht die waren. Von daher, das war eine solide Leistung, auch von Matt Dwyer, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber auch bei Dwyer ist es mir aufgefallen, dass der ab der 2. Runde schon die Hände immer an die Hüften genommen hat, weil er gar nicht mehr stehen konnte, weil er so geschwächt war, möchte ich mal sagen. Und der zum Beispiel ist erst 25 Jahre alt und da hätte ich schon noch eine bessere Kondition mir erhofft, als die, die er an den Tag gelegt hat. Mit Sicherheit werden die Körpertreffer von Jaban da auch noch eine Rolle mitgespielt haben. Toller Kampf, guter Sieger, muss man sagen, und mal gucken, wie es weitergeht für Jaban. Ich muss noch mal ganz kurz zurück zu dem El Cucuy-Kampf kommen. Tony Ferguson, der da ein paar verrückte Kicks gezeigt hat, so ein Cartwheel-Kick, und dann hat er auch mal beim Takedown-Versuch von Josh Thompson sich mit einer Judo-Rolle weggerollt und so Geschichten. Ich glaube, das funktioniert vielleicht gegen einen älteren, in Anführungsstrichen, Josh Thompson, aber wenn er jetzt in der Lightweight Division wirklich angreifen will, kommst du mit solchen Aktionen nicht davon. Also wenn du da gegen gute Leute antrittst, die auch fit sind, dann ja, kann sowas böse enden. Das muss ich hier nochmal einfügen. Ja, den Rest, den können wir eigentlich vergessen. Da möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Ich gucke gerade nochmal durch. Nee, der Rest ist für den Arsch, wie wir ja sagen. So, am Samstag ist natürlich wieder ein UFC-Event. Wir haben noch nicht genug. Ich habe wirklich noch nicht genug. Ich kann einfach nicht aufhören, diese Veranstaltungen der UFC zu gucken. Und wenn nichts kommt, dann gucke ich alte Sachen an. Ich bin völlig geisteskrank. Aber heute mache ich die PlayStation an. Vielleicht auch nicht. Stimmt, ich muss mir noch die Weigh-ins angucken. Und dann, wie ich mich kenne, verplapper ich mich wieder auf den Fight Pass. So, also UFC gastiert zum ersten Mal in Glasgow in Schottland. Man kann davon ausgehen, dass du eine irre Crowd zu sehen bekommst. Also die werden schon abgehen da, die Schotten. Ähnlich wie die Engländer und Iren wird da, glaube ich, die Hütte brennen. Und los geht es für uns Deutsche sehr, sehr freundlich. Morgen um 16 Uhr mit den Early Prelims, um 17 Uhr dann die normalen Prelims und die Main Card startet um 19 Uhr. Also das ist sehr angenehm für uns deutsche Fans, dass wir da mal eine vernünftige Sendezeit bekommen. Main Event ist Michael Bisping gegen Taylor Slaters. Bisping ist irgendwie immer noch der Meinung, dass er in absehbarer Zeit mal einen Titelkampf bekommen kann. Bin da ein bisschen skeptisch, jetzt hier in diesem Kampf gegen Latest, das ist auch wieder so ein Kampf, schwierig für mich vorherzusagen. Taylor Latest sah zuletzt natürlich richtig gut aus, seitdem er wieder in der UFC kämpft, davor auch schon, als er in Brasilien gekämpft hat, hat jetzt 8 Kämpfe, glaube ich, in Folge gewonnen. Davon 4, 5 in der UFC, sehe ich gerade. Tim Boach besiegt, Francis Carmont besiegt, Trevor Smith besiegt, Ed Herman besiegt, Tom Watson besiegt. Das sind jetzt schon Namen, die man kennt. Also das ist schon beeindruckend. Michael Bisping, zuletzt gewonnen gegen CB Dolloway. Gegen Luke Rockhold hat er verloren, gegen Kong Lee gewonnen, gegen Tim Kennedy verloren, gegen Alan Belcher gewonnen, gegen Vitor Belfort verloren. Ich kann das noch weiterführen, gegen Brian Stan gewonnen, gegen Jess Hannon verloren. Was fällt einem da auf? Die mittelmäßigen Kämpfer scheint er zu besiegen, die etwas besseren Kämpfer oder die Kämpfer, die bis ins Arschloch voll mit TRT gedopt sind, so wie Vitor Belfort, die besiegt er offensichtlich nicht. Und das ist jetzt halt die Frage, ist Taylor Slatus jemand, der über dem Mittelmaß steht, oder ist Taylor Slatus jemand, der auch sich auf derselben Ebene wie Michael Bisping befindet? Ich würde sagen, eher so ein Typ wie Bisping. Dazu kommt, dass Bisping in Anführungsstrichen zu Hause kämpfen kann in Schottland, also auf der Insel, im Königlichen Reich, so kann man es ja eigentlich sagen. Das wird mit Sicherheit dann auch nochmal einen Vorteil bringen für Bisping, glaube ich. Und rein so wenn ich wieder drüber nachdenke, mein Latest hat er natürlich zuletzt auch einige Leute ausgenockt. Das war natürlich auch beeindruckend. Francis Carmont und Trevor Smith hat er ausgenockt. Bevor er Tim Boach submitted hat, gab es auch einen Knockdown. Das sind auch natürlich Dinge, die man berücksichtigen muss, weil prinzipiell würde man ja sagen, okay, Bisping hat definitiv den Vorteil im Striking, und wenn der Kampf im Stehen abgehalten wird und sobald es auf den Boden geht, hat Latest den Vorteil durch sein Jiu-Jitsu. Jetzt würde ich dann aber, wenn ich so darüber nachdenke, sagen, okay, im Stand hat vielleicht schon Bisping leichte Vorteile, aber Latest ist da nicht völlig unterlegen. Und wenn es auf den Boden geht, würde ich Latest eher den Vorteil zusprechen. Deswegen, ich tendiere dazu, dass Latest einen kleinen Vorteil hat, wenn es auf neutralen Boden stattfinden würde. Aber ich gehe davon aus, dass Michael Bisping einfach auch durch diese Homecrowd so angefeuert ist und über sich hinauswachsen kann, dass ich davon ausgehe, dass er da viel rausholen kann. Und er weiß natürlich auch, wenn er diesen Kampf verliert, ist vielleicht nicht seine Karriere beendet, aber dann kann er nun wirklich nicht mehr von Titelkämpfen reden. Also du musst jetzt Taylor Slatus besiegen, sonst brauchst du wirklich nicht mehr vom Titelkampf reden. Also das könnte auch nochmal einen Ausschlag für Michael Bisping geben. Interessanter Kampf, den ich mir gerne angucken werde. Ross Pearson gegen Evan Dunham. Ich bin ehrlich. Okay, ich weiß, Ross Pearson-Kämpfe sind in der Regel unterhaltsam, deswegen freue ich mich per se mal auf den Kampf, gar keine Frage. Ross Pearson hat zuletzt auch mit diesem Knockout gegen Sam Stout bewiesen, dass er es immer noch drauf hat und nicht irgendwie schon langsam anfängt, zum alten Eisen zu gehören. Er hat ja gegen L.A. Quinter verloren und dann sah es schon so ein bisschen aus, dass er mit den Jüngeren nicht mehr mithalten kann. Und gegen Sam Stout, der ist jetzt kein Jüngerer, aber da hat er bewiesen, dass er noch einiges zu zeigen hat. Und er hat einfach wirklich den Ruf weg, immer unterhaltsame Kämpfe abzuliefern. Von daher freue ich mich schon auf diesen Kampf. Evan Dunham ist auch jemand, der, sag ich mal, nicht davor zurückschreckt, in so einen absoluten Brawl reinzugehen. Also der gibt sich's auch ganz gerne mal, so möchte ich es mal ausdrücken. Ist aber auch anfällig, mal beim K.O. zu gehen. Also ich glaube, dass Ross Pearson hier Vorteile hat, die er eigentlich auch nutzen kann, und Evan Dunham, man darf ihn halt nicht unterschätzen. Also es ist auch ein giftiger, ein galliger Kämpfer, der auch mit seinem Wrestling dann mal für in Anführungsstrichen langweilige Momente sorgen kann und einfach so jemanden wie Ross Pearson auf den Sack gehen kann, wenn er ihn da mal am Boden hält oder im Clinch hält oder so. Per se hoffe ich, dass sich Ross Pearson durchsetzen kann, weil dann der Kampf, glaube ich, unterhaltsamer sein wird. Und hier muss mich die Unterhaltung vom Hocker reißen, denn rein so für die Division gibt mir der Kampf ehrlich nicht so viel. Das sieht beim nächsten Kampf schon anders aus. Joanne Calderwood trifft auf Courtney Casey. Ich kann nicht allzu viel zu Courtney Casey sagen. Ich guck mal gerade, die ist 4-1. Erster UFC-Kampf. Wie gesagt, die hat noch nicht mal bei Invicta gekämpft oder so. Also ich kann gar nichts zu ihr sagen. Ich weiß halt, über Joanne Calderwood Folgendes zu berichten. Erstens mal ist sie unfassbar sympathisch. Ich berichte immer wieder gerne von dem Interview, das ich mit ihr mal geführt habe. Wirklich eine wahnsinnig liebe Person. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Und ja, sie gilt eigentlich in der Strawweight Division als aussichtsreiches Talent, hat dann überraschend, muss man sagen, in Polen im April gegen Marina Moros verloren, hat danach gesagt, ja, ich hatte Privatprobleme, also um es genau zu sagen, sie hat sich halt von ihrem Typen getrennt, mit dem sie auch in Schweden zusammen trainiert hat und so, und sie konnte sich dann nicht mehr ganz so vorbereiten auf den Kampf, wie sie eigentlich wollte, und das Team hatte natürlich auch das Problem, wie geht's jetzt damit, oder wie gehen sie allgemein jetzt damit um mit dieser Situation, also es muss für sie alles sehr, sehr nervenbelastend gewesen sein, und das führte dann angeblich zu dieser eher schwachen Vorstellung von ihr gegen Moroz. Und ja, ich hoffe, dass sie nicht jetzt wieder ein mentales Problem bekommt, weil sie ist Schottin. Ja, also die Halle wird Kopf stehen, wenn sie da reinkommt. Und das ist natürlich auch nochmal ein gewisser Druck, den du da aushalten musst als junge Kämpferin. Und ich hoffe, dass sie ihren Scheiß zusammenbekommt und gegen Courtney Casey gewinnen kann. Wie gesagt, da ich die nicht kenne, kann ich jetzt hier Joanne Calderwoods Chancen nicht allzu gut einschätzen. Aber ja, ich hoffe, dass sie gewinnt. Ich freue mich auf diesen Kampf, weil er halt in einer Division stattfindet, die ja so richtig schön im Wirbel gerade steckt und immer wieder neu durcheinander gewürfelt wird und so. Darauf habe ich Bock. Das gefällt mir. Ila Latifi gegen Hans Stringer. Okay, alles klar. Ja, ist mir nicht so heiß drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Leandro Mafra gegen Stevie oder Steven Ray. Spitzname, ich glaube Stevie, alle nennen ihn nur Stevie. Steven Ray war der Typ, der ganz, ganz kurzfristig auch in Polen eingesprungen ist für einen verletzten Kämpfer und Marcin Bandel K.O. geschlagen hat. Es sieht so aus, als ob Steven Ray ein Kämpfer ist, der sehr unterhaltsam ist und auch für die UFC ein ganz solider europäischer Kämpfer werden könnte, sage ich jetzt mal. Hat gute Leistungen gezeigt. Ich habe mir 2-3 Kämpfe auf YouTube von ihm angeguckt und er sah eigentlich immer ganz gut aus. Ich habe mir einen Submission-Sieg gegen Kurt Warburton angeguckt und dann war es noch irgendwie so ein Submission-Sieg gegen irgendeinen anderen Vogel. Habe jetzt leider den Namen vergessen. Aber das sah immer ganz, ganz gut aus und ich freue mich jetzt auf den Kampf gegen Leandro Mafra. Ich guck mal gerade, hat Mafra seinen letzten Kampf gewonnen? Genau, der hat seinen letzten Kampf gegen Carrizosa gewonnen, gegen Ken Carrizosa. Das war damals, glaube ich, auch dann Carrizosas letzter Kampf, wenn ich mich richtig erinnere. Der wurde ja mittlerweile entlassen. Doch, das ist ein Kampf, auf den ich mich eigentlich freue. Der könnte auch ganz unterhaltsam werden. Also das, ja, freue ich mich drauf. Was haben wir sonst noch hier? Joseph Duffy. Ja, Joseph Duffy ist natürlich deswegen wichtig, weil er der Letzte war, der Conor McGregor besiegen konnte. Damals, muss man sagen, noch bei Cage, wie heißen die? Cage Warriors? Heißt das so? Ja, ich glaube Cage Warriors hieß das. Oder heißt das? Mittlerweile gibt es ja die Organisation wieder. Tolles Debüt gehabt gegen Jake Lindsay im März und jetzt natürlich in Schottland. Auch er, sag ich mal, wenigstens nicht allzu weit entfernt von seiner Heimat. Ist mir schon klar, dass Schottland und Irland außer das Geografische relativ wenig gemeinsam haben. Ivan Roche, ja, ich würde den Roche aussprechen, vielleicht heißt er auch George, keine Ahnung, wie sie ihn aussprechen. Auf jeden Fall ist es ein Brasilianer, der mit Spitznamen Batman heißt. Das klingt ja schon mal ganz cool. Ich kann mich an keinen seiner Kämpfe erinnern. Ich sehe gerade, der hat schon 3 UFC-Kämpfe absolviert. Ich kann mich an keinen erinnern. Ja, aber Joseph Duffy, auf den freue ich mich definitiv. Das ist ein Typ, der definitiv was auf dem Kasten hat. Ja, Marcus Brimage gegen Jimmy Rivera. Ja, Marcus Brimage kennt man. Pff, kann man sich mal angucken. Robert Whiteford gegen Paul Redmond. Ja, Leon Edwards gegen Pavel Pavlak. Klingt Leon Edwards, der Typ, der so schnell in Polen einen ausgenockt hat. Einen Moment, genau. Der hat Zef Bezinski in 8 Sekunden ausgenockt. Also auf diesen Kampf freue ich mich dann auch. Ja. Leon Edwards, ganz junger Mann, 23 Jahre alt, 9-2 ist sein Rekord bislang. Sein UFC-Debüt hat er verloren und dann hat er Zef Bezinski in 8 Sekunden ausgenockt. Also freue ich mich auf den Typen. Der tritt an gegen Pavel Pavlak. Das ist ein Kämpfer, den ich eigentlich nicht so unterhaltsam finde, muss ich sagen. Also, hat zuletzt gegen Sheldon Westcott gewonnen. Auch in Polen war das Ganze gegen Peter Sobota verloren. Und ganz ehrlich, mein Peter ist schon ein guter Kämpfer, gar keine Frage. Aber er ist jetzt mit Sicherheit nicht ein Topfighter in der UFC und Leon Edwards sollte Pavel Pavlak besiegen können, glaube ich. Ja, freue mich auf jeden Fall, diesen Leon Edwards wiederzusehen. Paddy Hoolan ist mit auf der Card, Trainingskumpane von Conor McGregor, der trifft auf Warren Lee, klingt nach einem unterhaltsamen Kampf. Beide gehen eigentlich immer all in. Warren Lee, na doch, ich dachte, der wäre mal weg gewesen von der UFC, aber nee, hat zuletzt in Berlin gekämpft gegen Yuri Alcantara, keine Chance gehabt, keine Sonne gesehen. Und hat sich jetzt erstmal einen neuen Look verpasst, also nicht erschreckend, der hat jetzt so einen Vollbart und glaube auch leichte Rasterzöppe. Ich weiß nicht, wie er das in einem Jahr geschafft hat, da Rasterzöppe zu kriegen, aber ja, sieht jetzt anders aus. Und Paddy Hoolahan, ja, ein unterhaltsamer Kämpfer, definitiv. Definitiv freue ich mich auf den. Erst eine Niederlage gegen Chris Claydes in Kanada fand diese Veranstaltung damals statt. Über sich ergehen lassen müssen und ja, auf den freue ich mich definitiv. Dann haben wir hier Emelianchuk wieder mit auf der Card gegen De La Rocha. Kein Plan, wer das ist. Und auch den kenne ich auch nicht. Wie heißt der? Temu Pakalen? Ich glaube, das ist ein Finne. Mal gucken. Den gucken wir uns noch schnell an. Der ist ein Finne. Temu Pakalen. 7-0. UFC-Debüt. Wahnsinn. Nö, also mehr habe ich nicht zu sagen. Das muss reichen. Und ab nächster Woche, dann wieder mit dem alten Rhythmus. Dienstag und Donnerstag gibt es dann MMA-Radio-Ausgaben. Und schickt mir bitte Fragen und Themenvorschläge. Ich glaube, ich habe euch genug damit genervt, über welche Kanäle ihr das machen könnt. Vielen Dank, dass ihr so reichlich die letzten, dann doch vielen Ausgaben gedownloadet habt. Das füllt mich ein bisschen mit Stolz und sorgt natürlich dafür, dass ich mich noch mehr reinsteigere in dieses Thema hier. Und MMA Radio, ja, ist schon eine Herzensangelegenheit. Kann ich nicht anders sagen. Schönes Wochenende, viel Spaß mit der Fight Night in Scotland. Oder wie wir in Deutschland sagen, in Schottland. Tschüss.